Heute Abend die fast schon immer harte Geschichte desjenigen, der versucht, aus dem Gefilde auszusteigen, in dem er die ganze Zeit unterwegs war, illegal, Motorradgangs, ich will nicht mehr. Und irgendwie schafft er es auch. Und dann auch wieder nicht. Wir wünschen ihm viel Glück jetzt in 1 Live Plan B im Krimi Rache von John Ivo. Ihr Mandant Martin Orger hat gestanden, auf einem Rachefeldzug zu sein. Rache für was? Kein Kommentar. Ihr Mandanten drohen 15 Jahre Haft wegen vorsätzlichen Mordes. Würden Sie mich jetzt endlich durchlassen? Danke. Werden Sie auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren? Kein Kommentar. Wir sehen, Ihr Mandant behauptet, er hätte nur aus Rache getötet. Martin Orger hat Steve Martinsen aus Vergeltung für den Tod seines Freundes Morten erschossen. Herr Rechtsanwalt, die Behörden haben angekündigt, verschärft gegen kriminelle Biker vorzugehen. Darf ich jetzt bitte? Glauben Sie, dass das Einfluss auf den Prozess haben wird? Sie wissen, Orga, es gibt einige Geschichten darüber, wie Gefangene aus genau diesem Warteraum geflohen sind. Sie saßen sich an einem kleinen Tisch dicht gegenüber. Rosen musterte Orgas Gesicht. Er sitzt mit gesenktem Blick da und zeigt mit keiner Regung, ob er mich versteht. Der Rechtsanwalt stand auf, zog sein Jackett aus und hängte es über die Stuhllehne. Orga, Sie müssen wissen, dass dieser Mann, der es geschafft hat, zu fliehen. Rosen zog seine Brieftasche aus der Innentasche des Jacketts heraus und zählte offen die Geldscheine. Er war verzweifelt. Er ist aus dem Fenster hinunter auf die Straße gesprungen. Der Sprung kann wehtun, aber er ist nicht gefährlich. Der verzweifelte Gefangene hat abgewartet, bis sein Anwalt ihm den Rücken zukehrte. In dem Moment hat er ihn niedergeschlagen. Rosen bemerkte, dass Orgas Blick auf der Innentasche des Jacketts ruhte, in der der Rand der Brieftasche zu sehen war. Keinerlei Gefühl in seinem Blick. Der Mann schaute abwechselnd auf die Brieftasche und seine Hände. Ich kann nicht mehr viel für Sie tun. Man wird Sie heute schuldig sprechen. Wahrscheinlich bekommen Sie die Höchststrafe. Ohne Aussicht auf Bewährung. Es tut mir leid. Rosen drehte Orga nun den Rücken zu, nahm seine Brille vorsichtig ab und schob sie in die Brusttasche seines Hemds. Wissen Sie, ich persönlich halte Sie für unschuldig. Auch wenn Sie den Mann getötet haben, von einem gewissen moralischen Standpunkt aus gesehen, waren Sie im Recht. Er kniff die Augen fest zusammen und blieb stillstehen. Nur leider nicht im juristischen Sinn. Er hörte, wie Orga aufstand und langsam zu ihm rüberkam. Der Mann blieb direkt hinter ihm stehen. Für Rache kennt das Gesetz keine Gnade. Dann traf ihn ein harter Stoß an der Schläfe. Danke, Mann. Rache von John Ivo. Aus dem Norwegischen von Christel Hildebrandt. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann und Robert Steutner. Dem mutmaßlichen Mörder Martin Orger gelang heute eine spektakuläre Flucht aus der Untersuchungshaft. Durch einen Sprung aus einem Fenster des Oberlandesgerichts schaffte es der Mann... Zuvor hatte Orger seinen Anwalt brutal niedergeschlagen und ihm Geld und Kleidung gestohlen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben unverzüglich eine Großfahndung eingeleitet. Deshalb bitten die Behörden die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit. Martin Orger gilt als extrem gefährlich und psychisch labil. Es wird davon ausgegangen, dass er inzwischen im Besitz einer Schusswaffe ist. Mehr dazu gleich in Norway Today. Du musst dir ein Versteck suchen, Martin. Ja, ein Versteck. Und dann machen wir uns an unseren Auftrag. Ja, einer ist weg. Vier sind noch übrig. Wie ist ihre Namen? Einen hast du schon erledigt. Du weißt, wo du die anderen findest. Der Herr ist mit dir. Er hat dir die Freiheit geschenkt, damit du beendest, was du begonnen hast. Ja, Herr. Stig Martinsen ist tot. Jetzt suche ich für dich Odd Coding, Fat Frank, Swain Brixton und Alex Hill. Ja, bis Ende der Woche brauchen wir noch 2 Kisten Champignons, eine große Dose Anchovies, die portugiesischen und 1 Zentner Zwiebeln. Ja, dann bis Freitag. Alex Hill sah sich in seinem Büro um. Davon hatte er immer geträumt. Es gibt doch nichts Schöneres, als sein eigener Chef zu sein. Im Januar dieses Jahres war Alex noch einer der Geldeintreiber, ein Torpedo in Oslo gewesen. Er war bezahlt worden von Männern, die genug Geld hatten, um noch mehr Geld einzufordern. Und er war ziemlich erfolgreich in seinem Job gewesen, einer der Besten. Man kam immer am weitesten mit Psychologie. Aber er hatte auch keine Skrupel, wenn er doch mal zuschlagen musste. Das Geld musste reinkommen, ob es dem Opfer passte oder nicht. Doch Höhl hatte aufgehört. Er hatte eingesehen, dass er einen neuen Kurs einschlagen musste, wenn er das Leben weiterführen wollte, das er liebte. Er musste raus aus der Branche. Er musste sauber werden. Er wollte mit der Frau zusammenleben, die er liebte, Irina. Dragoslavs Tod war der richtige Zeitpunkt für meinen Ausstieg. Für Dragoslav hatte er viele Jobs erledigt. Und doch hatte er sich, als die Russen Dragoslav und seine Bande umbrachten, ohne zu zögern unter die Wölfe gemischt und den Aktenkoffer mit Dragos Geld an sich genommen. Nach dem blutigen Drama hatte er mit einem Finger im Minus und einem Koffer voller Geld dagesessen. So fuhr er zu Irina nach Berlin. Sie hat mich gepflegt und wir haben uns geliebt. Er hatte ihr nicht erzählt, woher das Geld kam und wie er seinen kleinen Finger verloren hatte. Die Wahrheit hätte ihr nicht gefallen. So gut kannte er sie inzwischen. Sie hätte mich vor die Tür gesetzt und nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Eiskalt. Er berührte behutsam mit dem Zeigefinger den Stumpf, wo eigentlich der linke kleine Finger hätte sitzen sollen. Heute noch konnte er fühlen, wie er schmerzte. Phantomschmerzen. Hat der Arzt das genannt? Jeder, der Schuld auf sich geladen hat, muss dafür bezahlen. Nur so lässt sich das Gleichgewicht wiederherstellen. Mortens Seele verlangt nach dem Blut der Männer, die seines vergossen haben. Soll der Schöpfer über ihre Seele richten? Du bist das Werkzeug. Du bist das strafende Schwert des Herrn. Und jetzt ist die Zeit gekommen, die Sünder in ihrem eigenen Blute reinzuwaschen. Ohne die Hilfe von Gecko wäre ich jetzt nicht hier. Gecko hatte gemeint, dass Höhl schon etwas mehr bieten musste, wenn er eine weitere Kneipe in der Stadt eröffnete. Die Bar soll eine Zufluchtsstätte sein. Für die Huren, die Zuhälter, die Pusher, die Junkies, die Diebe, die Biker und all die anderen, die sonst nirgends hin können. Wie ein zweites Zuhause, in das man immer wieder zurückkehrt, wenn man sich willkommen fühlt. Höhl war eisern darauf bedacht, sein Baby zu beschützen. Überhaupt entwickelte er einen Beschützerdrang, der größer und intensiver war, als er es jemals gekannt hatte. Es fehlte nicht viel und er schrak bei jedem Klingeln des Telefons zusammen. Denn jeder Anruf konnte Probleme bedeuten. Ja? Hallo? Hier ist Tony. Tony? Tony Selle. Ist aber lange her. Ja, ich weiß, wir haben den Kontakt verloren, ja. Du, ich habe mich in die Scheiße gesetzt. Schlimm? Ja, ziemlich. Gut, spuck's aus. Weißt, normalerweise komme ich allein klar, nicht? Aber jetzt bist du der Einzige, zu dem ich gehen kann. Ich stecke echt tief in der Scheiße. Ich brauche deine Hilfe. Marty Vita saß in Sneuwils Keller. Er hatte die Ellbogen auf die Bar gestützt und kaute auf einer Zigarette, die schon zum dritten Mal ausgegangen war, während er darüber nachdachte, wie lange er für sein Geld hier auch sitzen konnte. Hallo, Matti. Hey. Orga ließ sich nieder, ohne um Erlaubnis zu fragen. Wie geht's? Matti wusste, dass kein Mensch in ganz Skandinavien sich auch nur einen Funken dafür interessierte, wie es Matti Vita ging, einem arbeitslosen, versoffenen Maurer. Hey, Mann. Dein Besuch ist ja nun wirklich mal eine Überraschung, Mann. Ich dachte, du wärst... Was trinkst du? Gold. Hey, zwei Gold. Für mich und meinen Freund. Orga trug ein idiotisches Jackett. Es war an den Ärmeln so kurz, dass es ihm vielleicht im Konfirmationsalter gepasst hatte. Jetzt zog er eine kostbare Brieftasche hervor, die schon von weitem nach Diebesgut stank. Aber das konnte ja Matti egal sein. Na denn? Prost, alter Mann. Prost. Ich bin gekommen, um über Geld zu reden. Ich habe da eine Sache laufen, bei der könnte was für dich abfallen. Keine 5 Minuten später standen sie im Treppenhaus eines gelben Wohnblocks. Orga hebelte einen Sicherungskasten auf und wühlte hinter einem Stapel Sicherungen, bis er einen flachen, verstaubten Schlüssel herauszog. Du kennst dich hier ja gut aus. Marty merkte sich das Schlüsselversteck, falls er bald mal wieder einen Unterschlupf brauchte. Orga schloss eine Wohnung auf, die offensichtlich seit geraumer Zeit nicht mehr bewohnt gewesen war. Es roch muffig. Und als Marty aus reinem Reflex in den Kühlschrank sah, fand er nur eine mit Schimmel überzogene, halboffene Dose Leberpastete und etwas, das früher wohl ein Stück Käse gewesen war. Scheiße, Mann! Marty schloss enttäuscht die Tür, drehte sich auf dem Absatz um und blickte direkt in die Mündung eines Gewehrs. Hey Mann! Der Mann, von dem er gedacht hatte, er wäre sein Freund, schob ihn rückwärts in Richtung Badezimmer. Tut mir leid, das ist nicht persönlich gemeint. Ich brauche nur deinen Körper. Höhl schlürfte einen guten Schluck heißen Kaffee und platzierte obendrauf einige Tropfen georgischen Brandy. Wie geht's deinen Zwillingen? Vor 2 Jahren waren Tony und sein Mädchen überraschend Eltern geworden. Tony hatte sich nie vorstellen können, Vater zu werden. Und jetzt war er alle 14 Tage Wochenendpapa für die Zwillinge. Ah, denen geht's gut. Und wer bezahlt die Miete? Tony kratzte sich intensiv am Bart und schluckte Kaffee und Brandy hinunter. Ich habe in Bjerke Scheiße gebaut. Zu hoch gespielt, ha? Ja. Ich fahre dann nur auf die Rennbahn, um Geld für einen Pakistaner zu waschen. Ich kaufe den Zockern die Wettscheine für 10% extra ab. Hat einer 100.000 gewonnen, gebe ich ihm 110.000. Damit habe ich dann für 10.000 Kronen 100.000 gewaschen. Hm? Also, wenn du nicht zockst, was für ein Problem hast du denn? Ich stecke so verdammt in der Scheiße, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. Doch, das kann ich. Höhl rieb sich über den Stumpf seines kleinen Fingers. Eigentlich war das eine ganz einfache Sache. Ich weiß nicht, kennst du Jamil Rahman? Der Pakistani mit dem Bordell? Ja, das ist Cassandra, in der Helgesensgate. So ein dicklicher Typ. Ja? Hat fast kein Haar mehr auf dem Schädel. Mit Brille. Backenbart fast bis zum Kinn. Er könnte als pakistanischer Rocker durchgehen, wenn er nicht immer im Anzug rumlaufen würde. Also, Rahman hat mit seinen Vietnamesinnen viel Geld verdient, nicht? Und er musste eine ganze Menge Geld waschen. Und den hast du beklaut. Ich brauchte einfach richtig Kohle. Wegen der Kinder. Das ist nicht sehr schlau. Ja, verdammt. Es ging um Maya und Betty. Die Alte hatte rumgenervt, dass sie eine größere Bude bräuchten. Ich habe doch nicht ihr zuliebe 200 Riesen auf den Tisch gelegt. Das war für die Kids. 200.000, das hab ich nicht Geld. Ja. Und wieso ist es den Bach runter, wo doch alles so prima lief? Ja, plötzlich lief gar nichts mehr. Kein Schwein wollte seinen Schein verkaufen. Und der Zahltag bei Rahman, der kam immer näher. Verstehe. Und jetzt will er sein Geld zurückhaben. Ob du zahlen kannst oder nicht. Das Schlimmste dabei ist, er hat keine Skrupel, sich an meinen Kleinen zu vergreifen. Dieser raffgierige Paki tut alles fürs Geld. Dann brauchst du jetzt wirklich Hilfe. Ist erschossen in einer Wohnung in Södermalm gefunden worden. Orga, dem erst am Vormittag ein spektakulärer Ausbruch gelang, wurde, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, höchstwahrscheinlich Opfer einer Racheaktion. Aufgrund der schweren Verstümmelungen war eine formale Identifikation des Opfers bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Doch verschiedene Indizien sprechen dafür, dass es sich bei dem Toten um den gesuchten Martin Orga handelt. Trotz intensiver Bemühungen ist es den Behörden offenbar bis heute nicht gelungen, den Sumpf des organisierten Verbrechens trockenzulegen. Immer wieder kommt es zu schwerwiegenden Fehlern und Pannen der Polizei. Mehr dazu gleich in Norway Today. Höll saß alleine in seinem Büro und grübelte. Ich habe ihr versprochen, mich aus allem rauszuhalten. Keine krummen Sachen mehr, keinen Kontakt zur Szene. Er hatte ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Ich bin mir sicher, dass sich das alles mit ein paar Telefongesprächen vom Büro aus regeln lässt. Er versuchte sich schließlich einzureden, dass alles halb so schlimm war. Sie darf es einfach nie erfahren. Aber es geht schließlich um Tonys Kinder. Was soll ich machen? Ja? Hallo. Mein Schatz, ich... Hi. Hi, Irina. Ich habe an dich gedacht und da fühlte ich, dass ich auch in deinen Gedanken war. Ich kann nicht leugnen, dass ich auch gerade an dich gedacht habe. Höhl lächelte schief, während er versuchte, sein schlechtes Gewissen zu verstecken. Irina merkte, dass seine Gedanken abschweiften und beendete das Gespräch rasch. Ich störe dich. Du hast genug zu tun? Mach keine Dummheiten, ja? Sie sehen dich nicht. Er hat einen schützenden Schleier über dich gebreitet. Und vernebelt den Blick der Arglosen. Allein die Sünder werden dich erkennen. Martin Orga hatte sich die Haare und einen breiten, blonden Schnurrbart wachsen lassen und sich bei Hennes und Mauritz eingekleidet. Dadurch bekam er die notwendige Anonymität, damit er seinen Auftrag erfüllen konnte. Nichts erinnerte mehr an den Biker, der er einmal war. Auf der Straße fiel er nicht auf. Niemand hätte mehr als eine oberflächliche, nichtssagende Beschreibung von ihm geben können. All diese Menschen, diese normalen Menschen, die ihr normales Leben leben, wie sie herumlaufen, Martin. Als bestünde der Sinn ihres Daseins allein im Herumlaufen. Warum, Herr, kann ich nicht einer von ihnen sein? Entschuldigen Sie? Freya Liddersen von Norway Today. Wir machen eine Umfrage zum Thema Sicherheitsempfinden des Bürgers. Fühlen Sie sich sicher in diesem Land? Es wird der Tag kommen, da wird der Herr ein Engel aussenden. Und dieser Engel heißt Rache. Ja, danke für Ihren Kommentar. Kommt, lasst uns woanders weitermachen. Hier laufen anscheinend nur Bekleidung. Als nächstes suchte sich Orga einen fahrbaren Untersatz. In einer Nebenstraße wurde er bald fündig. Ein Opel, der offensichtlich niemandem gefiel, denn er war schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden. Dreck und Blätter lagen auf dem Dach und der Motorhaube. Hey, Schau mal, Martin. Das eine Seitenfenster ist kaputt und nur notdürftig mit Plastik und Klebeband abgedeckt. Der Rächer schaute die Straße entlang. Alles ruhig. Er brauchte genau 25 Sekunden, um die beiden Kabel unter der Lenksäule miteinander zu verbinden. Beim dritten Versuch kam der Motor in Gang. Wir sollten uns jetzt um einen Schlafplatz kümmern. Nach gut einer Stunde, die er durch Oslos Randbezirke gefahren war, fand er einen verlassenen Parkplatz. Hier stellte er den Opel ab und ging in den Wald. Nur so weit, dass er das Auto noch sehen konnte. Aber doch so weit, dass ihn selbst niemand sehen konnte. Jetzt richten wir uns erstmal ein Lager. Er schob mit den Händen Tannennadeln zusammen und dann rollte er seinen Schlafsack aus und legte sich vollständig angezogen hinein. Falls ich schnell wegkommen muss. Er war es gewohnt, hart zu liegen und schlief sofort ein. Während Höhl darauf wartete, dass Roman endlich am anderen Ende den Hörer abnahm, gönnte er sich noch einen großen Schluck Brandy. Jetzt geh schon dran, sonst überlege ich es mir noch anders. Ja. Jamil Rahman? Nein. Gibt's was zu melden? Irgendwie kam Höhl die Stimme bekannt vor, ohne dass er sagen konnte, wer es war. Es geht um Tony Selle. Das ist Rahmans Projekt. Dieser Arsch schuldet uns Geld. Willst du für den bezahlen? Die Stimme klang gierig und heiser. Nein, aber ich möchte mich gerne mit euch einigen. Höhl versuchte immer noch, den Mann einzuordnen. Geld. Sonst kann er gleich sein Testament machen und du kannst deins gleich mitmachen. Wir müssen uns treffen. Wie wär's, wenn Rahman morgen um 9 in meine Bar kommt? Das Exil. Rahman trifft sich morgen um 9 mit ihrem Harlekin. Aber erwarte nicht zu viel. Wir wollen unser Geld. Scheiße nochmal. Der Telefonhörer rutschte Braser aus der Hand. Er wischte sich die Handflächen am Hosenbein ab und merkte, wie feucht die Innenfläche war. Ihm war schwindelig und er spürte, wie es in den Knien zuckte. Höll. Auferstanden von den Toten? Wer hätte gedacht, dass wir uns noch einmal wiedersehen? Aber diesmal wird es das letzte Mal sein. Das schwöre ich dir. Rasa hatte sich im letzten Dreivierteljahr verändert. Wie durch ein Wunder war er davongekommen, als Dragoslavs Hauptquartier von den Auftragskillern der Russen gestürmt worden war. Rasa hatte nicht mal Zeit gehabt, seinen Stock mitzunehmen. Er humpelte in ein Schlafzimmer im Erdgeschoss und versteckte sich in einem der Schränke. Ich war am Schrank stehen geblieben, bis ich glaubte, in Ohnmacht zu fallen. Zweimal waren maskierte Männer ins Zimmer gekommen, um noch einmal die Lage zu checken. Es war 6:30 Uhr morgens, als Rasa sich auf steifen Beinen aus dem Zimmer schlägt. Alles voller Blut, wie im Schlachthof. Aber keine einzige Leiche. Er bemerkte, dass Dragoslavs Aktenkoffer verschwunden war. Ich schlich in den Keller, um nachzusehen, ob auch Höhl hatte dran glauben müssen. Aber auch dort gab es nur eine dunkelrote Pfütze auf dem Boden. Ein Mann wie Brasa fand immer ein neues Rattenloch, in dem er sich verkriechen konnte, wenn die anderen Löcher ausgeräuchert wurden. Dann musste ich mich um eine Rückenverletzung kümmern. Er zählte sein Geld und steckte alles in eine Operation in den USA. Seitdem Höhl ihn vor 4,5 Jahren niedergestochen hatte, war Brasa auf einen Stock angewiesen. Einen Monat nach der OP war die gebeugte Haltung verschwunden. Er ging wieder aufrecht. Doch nichts, rein gar nichts, konnte die tiefen Furchen wieder glätten, die sich mit den Schmerzen um Mund und Nase eingegraben hatten. Du, Höhl, hast einen alten Mann aus mir gemacht. Das wirst du mir büßen. Vielleicht sollte ich zuerst deine kleine Frau umbringen. Du hättest mich damals nicht anstechen sollen. Und vor allem hättest du besser nicht Dragos Koffer mitgehen lassen sollen. Eines war Brasa inzwischen klar. Wenn Höhl überlebt hatte, war er auch im Besitz des Koffers. Wie hätte er sich sonst seine eigene Bar leisten können? Mein Anteil war an dem Koffer. Und bei Geld verstehe ich nun wirklich gar keinen Spaß. Feuer und Schwert. Du bist der gerechte Henker des Herrn. Du wirst über sie hereinbrechen. Wie die Reiter der Apokalypse. Ich werde kommen und eure verfaulte Seele dem Schöpfer übergeben. Sie werden nicht die Zeit haben. Sie werden nicht die Zeit haben, um nach Gnade zu wechseln. Nein. Doch sind vorsichtig. Deine gerechte Rache darf nicht mit dem Blut unschuldiger Bissen. Das wird nicht passieren. Er weiß, die Schuldigen von den Unschuldigen zu unterscheiden. Er ist der Herr. Sein ist die Rache. Sein ist die Rache. bin sein Werkzeug. Ich bin sein Werkzeug. Jeder, der das Abzeichen trägt. Entschuldigung. Wird dafür bezahlt. Wird dafür bezahlt. Sie sprechen mit der Kanzlei Vegard Gjön. Was kann ich für Sie tun? Wie schön, dass du das fragst. Ah. Wie geht's dein Braser? Lang nichts von dir gehört. Du hast morgen einen Termin. Um 12 Uhr fährst du zu Höhl. Lebt er noch? Ich dachte, die Russen hätten den erwischt. Hab ich auch gedacht. Dieser Scheißwichser ist munter wie ein Fisch und betreibt unten, mitten im Zentrum, eine Bar. Exil. Aha. Da müsste sich doch was machen lassen. Woran hast du denn gedacht? Oh, ein Perlja wie Svinja, das miese Dreckschwein ist mit Dragos Cola abgehauen. Ah. Davon hat er sich die Bar gekauft, Gjön. Und versucht jetzt ein anständiges Leben zu führen. Das ist sein schwacher Punkt. Da werden wir ihn hochgehen lassen. Wie soll ich vorgehen? Hör zu. Du sollst dich mit ihm treffen. Aha. Erzähl ihm, dass du der Polizei wegen Dragos Geld was flüstern kannst, weil irgendein Mandant von dir seinen Teil vom Gewinn aus einer Investition vermisst. Okay. Er hat es überhaupt nicht gern, wenn man nach dieser Sache fragt. Außerdem hat er gerade einen Vermittlungsauftrag für einen Bikerfreund, dieser scheiß Motorradfahrer, angenommen. Aha. Das könnte gefährlich werden. Ja. Und wenn das nichts bringt, du kennst mich, Gjön. Ja. Erzähle ihm, dass du von einer Dame weißt, an der ihm viel liegt. Aha. Was hast du vor? Jön, ja? Sag ihm, wenn er nicht vernünftig ist, könne das für eine gewisse Person in Deutschland Probleme bringen. Okay. Und wenn du deinen Job richtig machst, gehört ein Viertel des Geldes dir. Du bist der Herr, dein Herr ist die Rache. Martin Orger kannte die geheimen Waffenverstecke seiner alten Fuckheads-Kumpel. Und nachdem er dort ein ordentliches Arsenal ausgebuddelt hatte, fuhr er zurück in die Stadt. Er fühlte sich wie das heilige Schwert in den Händen einer höheren Macht. Der erste auf seiner Liste war Ott Kolding. Er hatte ihn vor seiner Wohnung abgepasst und war ihm in die Innenstadt gefolgt. Als Kolding vor einer roten Ampel halten musste, fuhr der Rächer direkt neben seine Maschine. Dieser satte sexy Klang. Eine Harley kann man nicht mit einer anderen Maschine verwechseln. Unwillkürlich musste der Rächer lächeln. Für den Bruchteil einer Sekunde vergaß er seine Mission und dachte an früher, an die Zeit, als er noch seine eigene Maschine gehabt hatte, vor dem Verrat. Als Morten und ich gemeinsam auf dem Bike. Orger lehnte sich über den Beifahrersitz und kurbelte das Seitenfenster herunter. Ein schöner Morgen! Kolding zwinkerte unsicher und blieb stumm. In seinen Augen war die Anstrengung zu lesen, das Gesicht von Martin Orger einzuordnen. Nur schade, dass du von diesem Morgen nichts mehr zu sehen kriegst. Jamil Rahman kam 15 Minuten zu spät im Harlekin an. Er war dicker, als Höhl ihn in Erinnerung hatte. Und Höhl bemerkte, wie die eichhörnchenflinken Augen sowohl ihn als auch das Lokal durch die Brillengläser abschätzten. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin. Ich will nur mein Geld, Punkt. Tony hat im Augenblick kein Geld. Aber er wird dir alles zurückzahlen. Später ist zu spät. Der Kerl ist mir scheißegal. Ich habe zu viel Geld durch ihn verloren. Ja, Mann. In diesem Moment klingelte Alex Höhls Handy. Auf dem Display pulsierte ein großes I wie Irina neben einem Herz. Einen Moment lang hatte Höhl ein schlechtes Gewissen. Dann stellte er das Handy aus und ließ es in seiner Jackentasche verschwinden. Ja, du hast recht. Tony hat sich natürlich voll in die Scheiße gesetzt. Und dafür muss er bezahlen. Und als Zeichen seines guten Willens habe ich das hier mitgebracht. Höhl schob ein gefaltetes Blatt über den Tisch. Rahman hob kaum merklich die Augenbrauen und öffnete es zögernd, als erwartete er, von einem giftigen Tier gestochen zu werden. Dann zählte er mit dem Zeigefingernagel die Zehntausender, die mit einer Büroklammer an der Innenseite befestigt waren. Er würde gern weiter für dich arbeiten. Und in der ersten Zeit wird er auch nur arbeiten, um dir dein Geld zurückzuzahlen. Die 10 Riesen da kannst du als Zins für deinen Verlust behalten. Für mich arbeiten? Er wird anfangs mit eigenem Geld arbeiten, wenn er am Biake weitermacht. Und er wird dir jede Öre zurückzahlen. Und danach wird er wieder ganz normal für dich arbeiten. Mhm. Und was ist mit der Verteilung vom Gewinn? Er ist durchaus bereit, um 2% von seinem Anteil runterzugeben. 5%? 3. Okay. So machen Geschäfte Spaß. Wurde auf offener Straße erschossen. Laut Augenzeugenberichten eröffnete der Unbekannte ohne Vorwarnung das Feuer. Bislang gibt es weder Hinweise zur Identität des Täters. Ist das der Auftakt zu einer neuen blutigen Auseinandersetzung zwischen den rivalisierenden und international operierenden Bikerclubs Hells Angels und Bandidos? Der Tote, Ott Colding, war aktives Mitglied der Fuckheads. Diese, den Hells Angels nahestehende Vereinigung, wird verdächtigt, im großen Stil an der organisierten Kriminalität in Norwegen beteiligt zu sein. Freya Liddersen für Norway Today. Gjön. Vegard Gjön. Ah, der berühmte Herr Rechtsanwalt. Nett, Sie kennenzulernen. Die Freude ist ganz meinerseits. Ja. Ist ein schöner Laden. Mhm. Tja, Sie sind wohl kaum hier, um sich mit mir über meine Bar zu unterhalten. Mhm. Wollen wir nicht zur Sache kommen? Ah, ja, also ich ich habe da einen Auftraggeber, einen Mandanten, der anonym bleiben will. Ja, genau. Und unsere erste Frage ist, ob Sie sich an einen Mann namens Dragoslav Kisch erinnern. Ja. Mein Mandant will herausfinden, wo Dragoslavs Geld geblieben ist. Wir wissen, dass es die Polizei nicht entdeckt hat und wir wissen, dass es bei keinem von Dragoslav Kischs Freunden ist. Ich kann nicht verstehen, wieso ein so teurer Anwalt so viel Zeit für einen simplen Barbesitzer verschwendet. Aber das ist eigentlich auch egal. Also ich jedenfalls weiß nichts von der Sache. Das Geld lag in einem roten Aktenkoffer. Auch der Aktenkoffer ist verschwunden. Es muss für den Täter ziemlich einfach gewesen sein, das Geld wegzuschaffen, wenn er wusste, wo es sich befand. Wir glauben, ja, dass der Mann verreist ist. Vielleicht nach Deutschland? Ja, wie ich schon sagte. Mein Mandant kann sehr ungemütlich werden, wenn sich Probleme zeigen. Und er möchte keine Zeit verlieren. Seine Frist läuft bis Sonntag. Bis dahin erwartet er, dass das Geld bei ihm abgeliefert wird. Leider gehört mein Mandant zu der rachsüchtigen Sorte. Ich persönlich wünschte mir, er würde darüber noch mal nachdenken. Jürgen breitete die Arme aus und setzte eine resignierte Miene auf. Aber er nimmt es nicht so genau damit, wen es nun trifft, nicht? Er ist, ja, wie soll ich das sagen? Ein wenig primitiv. Und er kennt Deutschland sehr gut. Gar nicht schlecht, mal wieder auf dem Bock zu sitzen. Aber es ist eine Japse. Der Opel ist verreckt. Wärst du jetzt lieber zu Fuß unterwegs? Haltet endlich euer Maul. Es wird Zeit, dass wir wieder etwas unternehmen. Du bist der Herr. Dein ist, dein ist, dein ist. Du bist der Herr. Dein ist die Rache. Ich bin der Herr. Mein ist die Rache. Du bist das Herzog des Herrn. Du hast dir Schicksal und Bestimmung. Höhl schaute mit einem halben Auge auf die Abrechnungen und mit einem halben Auge auf den Bildschirm des Mini-Fernsehers, wo gerade eine Sondersendung über die toten Biker lief. Sorry, aber... In dem Moment kam Tommy herein. Höhl nickte ihm knapp zu und schaltete den Fernseher aus. Ich habe mich heute Morgen mit Jamil Rahman getroffen. So wie es aussieht, sind deine Knie fürs Erste gerettet. Du wirst nur ab jetzt 3% weniger verdienen. Was? Der Schlappschwanz will mir 3% weniger zahlen? Vergiss nicht, dass du es warst, der sich das Ganze eingebrockt hat, Tony. Und du bist es, der dafür bezahlen muss. Und ja, vergiss... Ja, okay. Ich weiß, es ist meine Schuld. Ich bin dir auch dankbar, dass du das alles so sauber hingekriegt hast. Ich werde dir die 10.000 mit Zinsen zurückzahlen. Mein Gott, wenn du nicht wärst... Wo wären dann deine Knie? Tony sank auf einem Sessel zusammen und drehte sich eine Zigarette. Tony, eine Sache noch. Halt dich trotzdem zurück. Jedenfalls für ein paar Tage. Ja, Mama. Tony stand auf und ging zur Tür und steckte sich seine selbstgedrehte lässig in den Mundwinkel. Höhl wusste, dass ihn die Ermahnung kalt ließ. Es kommt vor, dass man es ganz schön findet, noch am Leben zu sein. Zieh dir meinen Mantel über. Ist vielleicht ganz gut, wenn man dich im Moment nicht gleich erkennt. Du meinst? Er hörte hinter Tony die Bürotür ins Schloss fallen. Dann nahm er den Telefonhörer ab und wählte Irinas Nummer. Wir sind im Augenblick nicht zu Hause. Wer was zu sagen hat, bitte nach dem Piep. Ein Gewehr. Höhl holte seine Smith & Wesson aus ihrem Versteck im Bücherregal. Geduckt öffnete er die Tür einen Spalt und kontrollierte schnell und gründlich die Ecken, bevor er quer durch die Bar lief. Tony, der in seiner seltsamen Verkleidung hinter der Bar hockte, wollte sich gerade aufrichten und nach draußen spähen. als eine zweite Schrotladung durch die Tür fegte, ohne jemanden zu treffen. Scheiße. Der Schütze war nicht zu sehen. Nur Sekunden danach hörten sie das Geräusch eines Motorrads, das draußen gestartet wurde und davon brauste. Ich hab's dir, wenn du mich fragst. Klein. Vielleicht eine 450er. Höhl schaute vorsichtig hinaus. Ein blonder Mann bog auf einem roten Motorrad in die nächste Häuserecke. Hör auf zu fluchen, Wolfgang. Ja, du warst unkonzentriert. Du hast Alex Höhl verwechselt. Um ein Haar hättest du Unschuldige. Du hast einen Auftrag. Du kannst jeden umballern, der dir den Weg stellt. Das ist nicht die Methode des Herrn. Ja, ich wollte auch mit dem Gewinsel. Fahr gefälligst langsamer. Oder willst du die Bullen auf deine Pferde locken? Du brauchst jetzt Ruhe. Zeit zum Nachdenken. Ja, Zeit zum Nachdenken. Stick, Swain, hast du. Bleiben noch zwei. Fett Frank und Alex. Zeit. Ich brauche Zeit. Ich darf keine weiteren Fehler machen. Beim nächsten Mal muss wieder alles glatt laufen. Wir müssen reden, Tony. Was weißt du, Alex? Er wollte dich mit Blei vollpumpen, nicht wahr? Keine Ahnung, was weiß ich. Merkwürdig. Ich habe eine ganz klare Abmachung mit Roman getroffen. Hast du irgendwo noch einen Topf voll Scheiße auf dem Herd? Nein. Alex, ich schwöre dir, abgesehen von Jamil Ramans Geld, ich habe keine anderen Leichen im Keller. Keine wütenden Ex-Frauen, keine direkten Feinde aus dem Biker-Milieu. Keine alten Rechnungen. Da ist nichts offen. Keine 10 Minuten später klingelte das Telefon in Ramans Büro. Er saß gerade auf ein Glas mit Gjön und Brasa zusammen. Raman ging selbst an den Apparat. Ja. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Ja, dachte ich auch. Wir müssen nochmal drüber reden. Wir müssen sicherstellen, dass es keine Missverständnisse gibt. Missverständnisse? Man hat eben auf Tony geschossen. Geschieht dem Sack recht, wenn ihm einer ein Loch an den Pelz brennt. Aber ich habe mit dem Scheiß nichts zu tun. Du hast mir die Kohle versprochen und damit ist für mich der Deal klar. Nachdenklich schaute er zu Brasa und Vegard Gjön. Ich hatte da gerade einen komischen Anruf. Da stimmt was nicht. Hm. Wer war's denn? Dieser Höhl. Der vertritt diesen Tony-Arsch in einer Geldgeschichte. Ah, ich glaube, Brasa hat mir davon schon erzählt. Wir hätten ihn sofort umbringen sollen. Und diesen Höhl gleich mit. Raman starrte Brasa an. Ich hoffe, du hast da deine Finger nicht drin, mein Freund. Wir nehmen ihre Kohle, machen Hackfleisch aus denen und verfüttern sie an die Fische im Fjord. Ich werde mal mit Hetta drüber reden. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, Hauptsache du weißt das, aber eins will ich mal klarstellen. Mich interessiert nur meine Kohle von diesem Tony-Arsch. Alles andere ist mir scheißegal. Brasa stand auf und ging zur Toilette. Gjön lächelte verschwörerisch und hob die Augenbrauen. Der hat den Teufel im Leib. Und Gefühle sind nun mal schlecht fürs Geschäft. Kam es heute in der Osloer Innenstadt erneut zu einer Schießerei mit Bikerbeteiligung. Der Vorfall ereignete sich vor der Bar Exil. Der Geschäftsführer der Bar, Alex Höhl, war früher selbst im kriminellen Milieu Oslos tätig. Angeblich gehörte Höhl auch zu den Mitgliedern der Fuckheads. Nach einer verregneten Nacht im Wald durchstreifte Orga wieder die Osloer Innenstadt. Die Titelseite von Verdens Gang am Kiosk konnte er schon von Weitem erkennen. Foto vom Bikermord geschossen. Darunter war ein ziemlich unscharfes Bild zu sehen. Von ihm selbst, wie er das Gewehr aus dem Autofenster hielt. Und vom Biker, der auf dem Asphalt lag. Jemand hat das Glück gehabt, einen Fotoapparat so anzuhaben. Nur Gott weiß, was der Typ für das Foto gekriegt hat. Der Rächer blieb ruhig vor seinem Bild stehen, um sich zu betrachten. Es ist unmöglich, dein Gesicht zu erkennen. Das Foto war aus zu großer Entfernung gemacht worden. Und das Gesicht lag zum Teil im Schatten. Er ging weiter. Eine knappe Stunde später entdeckte er auf dem Platz vor der Hauptpost eine schwarze Harley mit roter und orangefarbener Bemalung. Er kannte diese Maschine. Mit einer schnellen Handbewegung vergewisserte er sich, dass die Pistole noch im Gürtel steckte. Er ging zu dem Motorrad rüber. Was glotzt du so? Der Kerl war Mitte 50. Er hatte einen langen, struppigen Bart und einen Pferdeschwanz. Seine Begleiterin war gut 30 Jahre jünger. Sie trug knappe, ausgefranste Shorts, die so hoch ausgeschnitten waren, dass man leicht sehen konnte, dass sie kein Höschen darunter trug. Lass den Spinner in Ruhe, Frank. Der bewundert doch nur deine Maschine. Würde ich an seiner Stelle auch tun. Und ich bewundere nur dich, Baby. Der Rächer blieb einfach stehen, die Hände in den Taschen. Der Biker starrte ihn an. Er erkennt dich nicht. Worauf wartest du? Numini Patrici Filii Spiritus Sancti. Was brabbelst du da, Schwuchtel? Das bedeutet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Moment mal. Ich kenne dich doch von irgendwoher. Orga griff hinter seinem Rücken, Scheiße. Jetzt weiß ich, woher. In diesem Moment stieß der Rächer dem Biker seine Beretta in die Seite. Fat Frank erstarrte. Du bist der Typ, dessen Schwulenliebchen wir platt gemacht haben. Genau. Und das eben war lateinisch und bedeutet, ich segne dich und ich vergebe dir. Wieder gab es einen brutalen Mordanschlag auf ein Mitglied des Motorradclubs Fuckheads. Es ist der vierte Vorfall dieser Art innerhalb von 3 Tagen. Das Attentat geschah auf offener Straße. Augenzeugen berichten, der Unbekannte sei nicht einmal maskiert gewesen. Du Arschloch, verschwinde von meinem Tisch. Das ist Privatgelände hier. Hey, ich bin's. Und ich bedeute Geld. Du weißt doch, was Geld ist, Cracker. Ah. Hedda versuchte zu fokussieren. Und langsam fügten sich die Gesichtszüge des Mannes zum Bild eines Jugoslawen, von dem er zwar den Namen nicht wusste, aber es war jedenfalls ein Mann, für den er schon mal gearbeitet hatte. Am liebsten hätte er den Kerl zum Teufel gejagt. Aber Geld war immer interessant. Stoff und Bier kosteten was. Dann bezahle sofort. Hedda streckte seine verschwitzte Hand vor. Der Jugoslawe legte einen zusammengefalteten Tausender in die Hand auf dem Tisch und schloss die Finger dabei. Hier ein Vorschuss. Dann erklärte Brasa ihm in groben Zügen seinen Auftrag. Dann brauche ich aber mehr Geld. Kein Kleingeld. Mord ist verdammt nochmal keine alltägliche Geschichte. Nicht mal für mich. Der erste Schuss traf schräg in den Tresen. Der Mann klemmte sich die Finger am Abzug und musste einen Schritt zurückgehen, wobei er versuchte, das Gewehr mit sich zu ziehen, neu zu laden und zu schießen. Aber Höhl war schneller. Benner! Benner, beeil dich ein bisschen! Höhl roch den Bierdunst von seinem Bart. Dann endlich schlug Benner mit seinem Knüppel zu. Alles okay, Chef? Der Kahlrasierte sank in die Knie, den Rücken gebeugt, sodass das Jackenschild der Rotten Bastards zu sehen war. Hat der einen Schweineschädel? Mann! Wir schaffen ihn da runter. Höhl nickte zum Kühlkeller. Sie öffneten die Kellertür und hieften den Kerl nach unten. Dann öffnete Höhl den isolierten Kühlraum und sie schoben ihn hinein. Höhl schloss hinter ihnen die Tür und Bernard band ihn auf einem Stuhl fest. So, von hier dringt kein Schein mehr nach draußen. Da kann er sich noch so anstellen. Die Frage ist nun, ob dieser missglückte Weihnachtsmann zu den Kerlen gehört, die versuchen, Fuckheads-Mitglieder in der Stadt umzunieten. Er hatte keine Tätowierungen und er hatte keinerlei Papiere bei sich. Als Bernard gerade seine Hosentaschen durchsuchte, schüttelte der Mann den Kopf und grunzte. Wir können das hier auf die sanfte Tour hinter uns bringen. Oder auch nicht! Höhl schlug den Pillenschlucker mit aller Kraft direkt aufs Kinn. Er war immer davon überzeugt gewesen, dass eine entschlossene Eröffnung solche Gespräche schnell zum Erfolg führte. Es war, als hätte er auf einen Stein geschlagen. Du bist ein toter Mann, Höhl! Es ist nur eine Frage der Zeit, weil ich dir deinen scheiß Rücken breche und diesen Schwein zum Fraß vorwerfe. Du willst es also auf die harte Tour? Bernard trat dem Mann in den Schritt. Der Mann krümmte sich zusammen, soweit die Fesseln es zuließen. Verdammt! Du bist auch bald tot. Wer hat dich geschickt, um mich umzubringen? Einer von den Bikerclubs? Die Rotten Bastards? Die Fuckheads? Wer? Der Satan selbst! Brich mir doch die Finger, wenn du mir nicht glaubst. Wer hat dich geschickt? Der Mann antwortete nur undeutlich. Und plötzlich wurde sein Körper schlaff. So kommen wir nicht weiter. Höhl starrte den zusammengesackten Körper an. Glaubst du wirklich, dass das hier was mit dem Bandenkrieg zu tun hat? Der sieht aus wie ein Biker, ja, aber die Jacke sieht nicht aus, als ob sie ihm gehört. Ah. Sie war eigentlich zu klein, ne? Irgendwas ist an der Sache faul. Es ist nicht der Stil der Biker-Szene. Aus dem prügeln wir die Wahrheit nicht raus. Da hilft nur noch die Spritze. Was denn für eine Spritze? Ich weiß einen anderen Weg. Ich will eben das Maul öffnen. Warte ab. Bernard entriegelte die Kühlkammer und stürzte die Treppe rauf, während Höhl mit seinem bewusstlosen Gast allein zurückblieb. Vor einem Dreivierteljahr habe ich beschlossen, Ordnung in mein Leben zu bringen. Ich hatte mir vorgenommen, nie wieder einen dreckigen Job zu übernehmen. Und jetzt? Ich muss verdammt aufpassen. Sonst bin ich nachher noch der große Verlierer in dieser Geschichte. Jetzt wird der Bastard mit uns reden. Ich hab, was wir brauchen. Er klopfte sich vorsichtig auf die Jackentasche Und Höhl überlief unwillkürlich ein kalter Schauer, als er seinen Blick auffing. Komm, wir müssen erst versuchen, wieder Leben in diese 120 Kilo schlaffes Fleisch zu bringen. Wir sind immer noch da. Jetzt wollen wir beide uns einmal in aller Ruhe unterhalten. Er sprach wie der Onkel aus dem Kinderfernsehen. Wir haben kapiert, was für ein toller Typ du bist. Bernard klopfte dem Mann auf den Arm. Aber jetzt wollen wir sehen, ob du auch schlau bist. Damit schob er vorsichtig seine Hand in die Tasche. Es sah aus, als fürchtete er, gebissen zu werden. Und für einen Augenblick glaubte Höhl, er hätte ein Tier, eine Ratte oder eine Schlange in der Hand. Stattdessen zog er eine Spritze hervor. Der Stempel war nicht ganz reingeschoben. Es waren ungefähr 2 Zentimeter einer gräulichen, mit Blut vermischten Flüssigkeit in der Spritze. Bernard hielt die Spritze seinem Opfer vors Gesicht und ließ sie ihn genau betrachten. Weißt du, was das ist? Er redete wie zu einem Kind. Ich habe eine gute Freundin, die draußen im Lokal sitzt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht mehr so schrecklich lange Freunde bleiben. Die Lady hat nämlich AIDS. Sie drückt. Und damit sie genug Geld reinkriegt, geht sie anschaffen. Gegen Bezahlung habe ich das hier von ihr bekommen. Der Kahlrasierte starrte Bernard an. Seine Augen wanderten zwischen der Spritze und Bernards Gesicht hin und her. Als Bernard keine Antwort bekam, setzte er die Nadelspitze direkt über der Halsschlagader seines Opfers an. Was wollt ihr wissen? Es war eine heisere Frage. Gleichzeitig versuchte er, der Hand mit der Spritze auszuweichen. Willst du uns auch nicht reinlegen? Hm? Ich blöffe nicht! Ich blöffe nicht! Ich glaube, er wird jetzt brav sein. Du willst doch ein braver Junge sein? Noch einmal piekste er die Halsschlagader des Mannes. Ja! Ich verspreche es. Jetzt weinte der große Mann. Bernard strich ihm über die Wange, bevor er aufstand. Höhl fühlte, dass er weiche Knie hatte, als er sich neben den Gefesselten setzte, der jetzt bereitwillig erklärte, dass man ihn Hetta nannte. Höhl bekam alles zu hören. Aber ich weiß den Namen von dem Typen nicht, der mir den Auftrag gegeben hat. Ich weiß nur, dass ihm dieses Hurenhaus Cassandra mitgehört. Der Paki? Was für ein Paki? Der Kerl, den ich meine, ist ein astreiner Jugo-Arsch. Höhl schlug die Eingangstür des Cassandra so heftig auf, dass sie gegen die Innenwand knallte. Das Animiermädchen hinter dem Empfangstresen zuckte zusammen. Bernard warf Hetta auf den Tresen, dass er auf dem Bauch landete, den Kopf in ihrem Schoß. So treffen wir uns also wieder, Höhl. Höhl fluchte über seine eigene Dummheit, die ihn nicht auf seine Instinkte hatte vertrauen lassen, vor ein paar Tagen, als er diese Stimme am Telefon gehört hatte. Auf dieses Wiedersehen hätte ich gut verzichten können. Höhl starrte Brasa an, ohne eine Miene zu verziehen. Bernard schaute von einem zum anderen. Er verstand gar nichts. Wie du dir denken kannst, habe ich vor, dich umzubringen. Es wird mir ein Vergnügen sein, wenn es soweit ist. Du wirst keine Nacht mehr schlafen können, weil du Angst haben wirst, nie wieder aufzuwachen. Verpiss dich aus meinem Leben. Sonst werde ich dir wieder eine Gehbehinderung besorgen, diesmal aber endgültig. Ach ja? Dann solltest du dich jetzt aber damit beeilen. Wir werden gleich Besuch bekommen. In dem Moment hörte man jemanden über den Flur laufen. Eine Gruppe pakistanischer Bodyguards kam heran. Bernard stellte sich ihnen mit gezogener Knarre in den Weg. Die Pakistani in sich hatten ebenfalls ihre Artillerie. Polako, Polako, immer ruhig, Jungs. Dieser Mann, wie sagt man, will nur ein bisschen Konversation mit mir betreiben. Nach dem inzwischen 4. Mord an einem Mitglied der berüchtigten Motorradgang Fuckheads zeigen sich viele Osloer zunehmend besorgt. Der Ruf nach einem härteren Vorgehen wird immer lauter. Eine sehr verständliche Reaktion, wenn man bedenkt, dass dieser Bikerkrieg mitten in der Innenstadt ausgetragen wird. Höhl schaltete als erstes den Fernseher aus, als er nach Hause kam. Eigentlich war alles genauso wie gestern, als Höhl Tony vor dem Fernseher zurückgelassen hatte. Tonys Füße ruhten auf dem Tisch, in seiner Hand hielt er eine Dose Bier und sein massiger Kopf war in eine Wolke aus Zigarettenrauch gehüllt. Irina hat angerufen. 2 Mal. Sie war irgendwie unfreundlich zu mir. Habt ihr Stress? Nicht wirklich. Dieser Wahnsinnige hat Fat Frank erschossen. Mitten auf der Straße. Genau wie Ott und Swain. Dieses kranke Arschloch. Ich habe gerade mit Flem darüber gesprochen. Flem war der Spitzname des Anführers der Fuckheads in Norwegen. Was hat Flem gesagt? Flem hat gesagt, die Braut von Frank, also Franks Braut meint, Ja. Es ist verdammt sicher, dass der Typ, der ihren Alten umgenietet hat, Martin Orga war. Du kennst doch die Geschichte. Natürlich kannte Höhl die ganze schreckliche Geschichte. In der Biker-Szene herrschen klare Gesetze. Und man gehört dazu, solange man sich an sie hält. Eine dieser Regeln besagt, dass kein Schwuler, kein Pädophiler und keine Frau Mitglied werden kann. Und nachdem jemand Martin Orga zusammen mit einer Typen gesehen hatte, in einer Art, die sich ihrer Meinung nach für Männer nicht gehörte, waren die übrigen Clubmitglieder ihm von einem Tag auf den anderen auf der Fährte. Das Fenster hatten sie Martin Orga in einer stadtbekannten Schwulenkneipe entdeckt. Im Gespräch mit seinen Liebsten. Es waren vier Biker. Sie hatten sich vors Fenster gestellt und an die Scheibe geklopft. Sie hatten gegrenzt und obszöne Gesten gemacht. Der eine hatte an die Scheibe gepisst. Ich stand daneben, weil ich die Jungs 5 Minuten früher an der Tankstelle getroffen hatte und eigentlich nur noch auf ein Bier mitgehen wollte. Statt durch die Hintertür zu verschwinden, kam Martin Orga raus und stellte sich vor uns. Zuerst hatten sie Orga zwischen sich hin und her geschubst, ihn abwechselnd geboxt und gestoßen. Sein Liebhaber hatte versucht einzugreifen. Zunächst hatten sie ihn einfach zur Seite geschoben. Aber dann hatte einer ihn gepackt und mit einem Schlag K.O. geschlagen. Sie haben sich den Jungen vorgeknöpft und traten zu, so fest sie konnten. Wenn die anderen beiden Martin Orga festhielten. Ich habe mich rausgehalten, weil ich mich dabei beschissen gefühlt habe. Am Ende war der Junge tot. Sie haben ihn regelrecht zu Brei getreten. Dafür mache ich euch alle! Schlimme Sache. Dafür mache ich euch alle! Ich wusste gar nicht, dass du dabei warst. Naja, ist ja auch nicht gerade eine Geschichte, die man gerne bei einem Bier erzählt. Ja, auf jeden Fall sind die Jungs echt angeschissen. Sie denken jetzt, dass Orga eine Art privater Rachefeldzug durchzieht. Sie haben Flem dazu überredet, ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen. Aber weißt du, vielleicht hat er sie auch auf dich abgesehen. Der Rächer konnte sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt etwas gegessen hatte. Er wusste nur noch, dass er früh am Morgen zu dem See gegangen war, an dem er sein neues Lager aufgeschlagen hatte. Er hatte eine Handvoll Wasser geschöpft und getrunken. Ich bin ein heiliger Mann, ja, Martin. Ein heiliger Mann mit einer heiligen Bestimmung. Und dein Weg führt zum Licht. Du musst zuerst deinen Auftrag zu Ende bringen. Orga trank das Wasser, als wäre es Teil des Abendmahls. Als er fertig war, hob er seinen Blick gen Himmel. Vater! Ich danke dir. Ich werde dich nicht enttäuschen. Noch bevor die Sonne wieder aufgeht, wird meine Mission erfüllt sein. Dann stand er auf, zog sich an und war bereit. Er stieg auf seine rote Japse. Ich bin der 5. Reiter der Apokalypse. Alex, deine Zeit ist um und du wirst leiden, so wie morgen. Du hast die Gnade eines schnellen Todes nicht verdient. Du bekommst keine Kuh. Ja? Hallo, mein Starker. Irina. Ich weiß, du hast im Moment viel um die Ohren, aber ich muss unbedingt mit dir sprechen. Weißt du, Liebling... Mach mir doch nicht so schwer, Alex. Ich habe eine Überraschung. Ja, ein andermal, okay? Aber es ist eine gute Überraschung. Irina, bitte. Ich bin schwanger. Das Kind werden wir in 6 Monaten kriegen. Denn das wollen wir doch zusammen bekommen, oder? Warum lachst du? Weil das einfach verrückt ist. Du willst es also nicht? Soll ich es wegmachen lassen? Nein, Irina, nein, versteh mich nicht falsch. Was gibt es da anders zu verstehen? Du willst kein Kind und Schluss. Nein, Irina, es ist nur... Im Moment ist das einfach alles ziemlich kompliziert. Du hast eine andere. Ach nein, ich habe hier unten nur ein bisschen Ärger. Deine alten Kumpels, oder? Ja. Du hast mir doch versprochen, dass damit Schluss ist. Ja, habe ich, aber es ist nicht meine Schuld. Nicht deine Schuld. Ich habe es dir schon einmal gesagt, du musst dich entscheiden, deine Kumpels oder ich. Was ist mit unserem Kind? Unser Kind, es ist meins. Und du kannst dich verpissen, du Arschloch. Irina. Wenn du ein Problem hast, hast du plötzlich viele. Ich kenne das. In diesem Moment klingelte das Telefon wieder. Ja? Ich glaube, wir haben ein gemeinsames Problem. Was wollen Sie, Ramon? Ihnen ein Angebot machen. Ach ja. Brasa ist ein dummer Mann. Der verdirbt alles mit seiner idiotischen Rache. Sowas fällt auf mich zurück. Ich werd langsam... Sauer? Ja, ich werd langsam sauer. Brasa wird zu einem Problem. Der ist so emotional. Ich habe das Gefühl, der hat da etwas angezettelt, was er nicht mehr richtig beherrscht. Und ich sitze mittendrin. Darum dachte ich, müsste man bei Brasa auf die Bremse treten, und zwar endgültig. Verstehe. Und ich soll derjenige sein, der bei Brasa aufs Pedal tritt. Soll dein Schaden nicht sein. Brasa spielt heute Nacht bei Hansen in der Friedensburgweihe. Der Hauseingang in der Friedensburgweihe unterschied sich durch nichts von den anderen. Ja? Big Bubbe. Brasa und sein Lakai Kelemen wurden in die Räume eingelassen, die früher eine kleine Druckerei beherbergt hatten. Brasa lächelte gezwungen mit schmalen Lippen, als er entdeckte, dass der Tisch nicht nur von seinen üblichen Gegnern Ivo und Danilo besetzt war, sondern außerdem noch von Alex Höhl sowie zwei Typen, die er nicht kannte. Er nahm an, dass sie Pakistani waren. Kelemen tauchte mit zwei kleinen Bieren auf und sie setzten sich. Brasa beschloss, Alex Höhl bis aufs Hemd auszuziehen. Ihn erst bankrott machen und dann töten. Brasa spielte wie eine Schildkröte. Er blieb in seinem Panzer, solange seine Karten nicht gut genug waren. Bis jetzt spielten sie nur um Kleingeld. Ivo gewann eine Runde, Danilo gewann, Brasa gewann kleine Summen. Wie geht es eigentlich, Hetta? Brasas Kiefer erstarrte. Er lächelte säuerlich. Es geht ihm gut. Er sah aber ziemlich elend aus, als wir bei dir waren. Brasa lachte bitter. Er starrte in seine Karten, als könnte er in ihnen die Zukunft lesen. Aber von da an spielte er schlechter. Er setzte zu viel Geld auf Karten, die seinen Erwartungen nicht gerecht wurden. Die Spannung wuchs und Höhl tat sein Bestes, um sie weiterzuschieben. Ist anscheinend nicht dein Tag heute, Brasa, hm? Pizco Materino, hier wird falsch gespielt. Wenn du dich mit Anstand verlieren kannst, Brasa, dann geh Quartett spielen. Willst du mich beleidigen, du Kamelficker? Der Pakistani zog einen Eispickel aus seiner Tasche. Es geschah so schnell, dass Höhl schon dachte, er würde den Stahl Brasa in die Brust rammen, bevor der überhaupt begriff, was geschah. Aber der Pakistani hielt plötzlich inne, den Eispickel hoch über dem Kopf erhoben. Brasas Lakai Kelemen hatte sich blitzschnell vorgebeugt und einen Revolver ins Ohr des Pakistani gebohrt. Langsam senkte der Paki seinen Arm, während Brasa vorsichtig auf seinem Stuhl nach hinten rutschte, bevor er mit einem Siegerlächeln auf den Lippen aufstand. Okay, Männer. Ihr könnt den Pott behalten. Aber nächstes Mal besser überlegen, mit wem ihr euch anlegt. Wenn ihr mit dem da gemeinsame Sache macht, seid ihr bald genauso tot wie ihr. Okay, Hör. Vielen Dank für die schöne Inszenierung. Du siehst, ich muss los. Wir sprechen andere Mal. Brasas Lakai stand jetzt ebenfalls auf und beide gingen rückwärts zur Tür. Brasa erreichte sie als Erster und schlüpfte hinaus. Das ist so ein Augenblick, wie es ihn in allen Duellen gibt. Direkt bevor die Beteiligten losschießen. Kelemen wollte Brasas Beispiel folgen und hinausschlüpfen, aber er stolperte über die Türschwelle und fiel rückwärts aus dem Zimmer heraus. Kelemen hatte abgedrückt und die Kugel schlug dicht neben dem Pakistani in die Wand. Es war wie der Startschuss zu einem Inferno. Brasa versuchte noch die Tür zum Pokerraum zuzuschlagen, aber die Pakistaner leerten bereits ihre Magazine. Hinter der Tür brach Brasa von Schüssen durchsiebt über seinem Leibwächter zusammen. Das Schicksal steht heute aber mal auf meiner Seite. Alle sahen zu, dass sie schleunigst vom Tatort wegkamen. Auch Höhl legte einen kleinen Sprint ein. Ein paar Straßen weiter hielt er inne und verschnaufte kurz, mit einer Hand gegen eine Hauswand gestützt. Bin auch keine 20 mehr. Wird langsam zu alt für solche Spielchen. Höhl musste einfach lachen. Über sich, über Brasas schicksalhaften Tod, über seine ganzen Probleme, die mit Tony gekommen waren. Genau in diesem Moment hörte er, wie in seinem Rücken ein Motorrad in die Straße bog und in einiger Entfernung anhielt. Höhl verschlug es augenblicklich, das Lachen. Langsam drehte er sich um. Die rote Erbse. Die 450er. Der Mann ließ seine Maschine aufrollen. Es klang wie das klagevolle Brüllen einer Bestie. Du bist mein Schicksal. Dein Tod ist meine Erlösung. Aber du sollst nicht wie deine Brüder sterben. Du musst langsam und qualvoll verenden. Ja, ich werde dich so tot. Der Mann ließ die Kupplung kommen und die Maschine bäumte sich auf. Ich bin der Herr. Mein ist die. Rache von John Ivo. Aus dem Norwegischen von Christel Hildebrandt. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann und Robert Steutner. Mit Erzähler Helmut Kraus. Orga Lars Rudolf. Höhl Michael Roll. Braser Robert Viktor Minnich. Tonny Hans-Georg Pantschak. Jön Boris Aljinovic. Und Katrin Angerer, Solveig Duder, Susanne Dobruskin, Hannes Hellmann, Ingo Hülsmann, Norman Matt, Martin Pätel, Simon Roden und Ralf Richter. Musik Johann Dahnsen, Werner Kopal und Jürgen Zöller. Technische Realisation Brigitte Angerhausen und Matthias Fischenich. Regieassistenz Robert Steutner. Regie Leonhard Koppelmann. Hat es heute eine überraschende Entwicklung im Bikerkrieg gegeben? Der für tot gehaltene mutmaßliche Mörder Martin Orger hat sich heute den Behörden gestellt. In einer ersten Vernehmung hat er gestanden, für den Tod von insgesamt 5 Mitgliedern der Motorradgang Fuckheads verantwortlich zu sein. Die Identität des für Martin Orger gehaltenen Toten ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft hat eine umfangreiche Untersuchung angekündigt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003.